Muss ich also antworten? Fragte ich mit sehr unsicherer Stimme. Durch alle diese spöttischen Worte hindurch hörte ich deutlich die beabsichtigte Todesdrohung, und meine Wangen brannten und das Herz klopfte in meiner Brust, dass es mir wehtat. »Mein Junge«, sagte Silver, »kein Mensch zwingt dich. Mach's ganz, wie du willst. Keiner von uns wird dich drängen, Matt. Die Zeit verstreicht so angenehm in deiner Gesellschaft. Verstehst du?« »Nun«, sagte ich, und beim Sprechen wurde ich ein bisschen kühner, »wenn ich wählen soll, so habe ich gewiss ein Recht zu wissen, was los ist und warum ihr hier seid und wo meine Freunde sind.« »Was los ist?« wiederholte einer von den Piraten in tiefem Bass. »Oh, wer das wüsste, der könnte von Glück sagen.« »Du wirst vielleicht deine Klappe halten, bis du gefragt wirst, mein Freund«, rief Silver drohend dem Sprecher zu. Und dann antwortete er mir in seinem alten, liebenswürdigen Ton: »Gestern Morgen, Herr Hawkins, in der Hundewache, kam Dr. Livesey zu uns runter mit einer weißen Flagge und sagte: Captain Silver, sagte er, ihr seid angeschmiert, das Schiff ist weg. Ja, vielleicht hatten wir wohl ein Gläschen genommen und ein Liedchen dabei gesungen, ich will dazu nicht Nein sagen. Wir guckten aus und beim Donner, das alte Schiff war weg. Hab nie in meinem Leben einen Haufen Schafsköpfe solche dumme Augen machen sehen. Und das kannst du mir glauben, denn ich selber machte das allerdümmste Schafsgesicht. Na, sagte der Doktor, lass uns einen Tausch machen. Wir machten den Tausch ab, er und ich, und hier sind wir nun. Essen, Branntwein, das Blockhaus, das Brennholz, das ihr so freundlich war, zurechtzumachen, alles ist unser. Sozusagen das ganze Schiff von der Mastspitze bis zum Kiel. Die anderen sind ausgezogen, wo sie sind, weiß ich nicht.« Er sog eine Weile ruhig an seiner Pfeife, dann sagte er: »Und wenn du dir vielleicht einbilden solltest, du seist in dem Vertrag mit eingeschlossen. Hier ist das letzte Wort, das gesagt wurde.« »Wie viel seid ihr?« fragte ich, »die das Blockhaus verlassen wollen?« »Vier«, sagte er, »vier und einer von uns ist verwundet. Wo der Bengel ist, das weiß ich nicht. Hol ihn der Kuckuck«, sagte er, »und es ist mir auch wurscht. Wir haben ihn satt gekriegt.« Ja, dies waren seine Worte. »Ist das alles?« »Na, es ist wenigstens alles, was du zu hören kriegen sollst, mein Sohn«, antwortete Silver. »Und jetzt habe ich zu wählen?« »Und jetzt hast du zu wählen, darauf kannst du dich verlassen«, sagte Silver. »Nun, ich bin nicht so ein Dummkopf, dass ich nicht ziemlich genau wüsste, was ich zu erwarten habe. Mag das Schlimmste nun kommen, daraus mache ich mir wenig. Ich habe zu viel Menschen sterben sehen, seitdem ich mit euch zu tun gehabt habe. Aber da ist ein Ding oder zwei, was ich euch zu sagen habe«, rief ich, und ich war inzwischen ganz aufgeregt geworden. »Das erste ist dies. Hier seid ihr übel dran. Schiff verloren, Schatz verloren, Mannschaft verloren, euer ganzes Vorhaben zu Trümmern gegangen. Und wenn ihr wissen wollt, wer das getan hat, ich hab's getan. Ich war in der Apfeltonne in jener Nacht, als wir die Insel sichteten. Und ich hörte euch, John, und euch, Dick Johnson, und Hans, der jetzt auf dem Meeresgrunde liegt. Und bevor eine Stunde rum war, hatte ich jedes Wort berichtet, das ihr gesprochen hattet. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit dem Schoner hergegangen ist, ich war's, der das Ankertau durchschnitt, und ich war's, der die Leute tötete, die ihr an Bord gelassen hattet, und ich war's, der die Hispaniola an einen Ort brachte, wo ihr sie niemals wiedersehen werdet, kein einziger von euch. Ja, das Lachen ist auf meiner Seite, ich bin von Anfang an bei dieser Geschichte oben auf gewesen. Ich habe nicht mehr Furcht vor euch als vor einer Fliege. Tötet mich, wenn ihr Lust habt, oder lasst mich am Leben, aber eins sage ich euch und weiter nichts: wenn ihr mich am Leben lasst, so ist geschehen, geschehen, und wenn ihr wegen Piraterei vor Gericht kommt, so will ich euch retten, so viel's mir möglich ist. Nun habt ihr zu wählen. Nehmt einem Mitmenschen das Leben, wovon ihr gar keinen Nutzen habt, oder lasst mir das Leben und bewahrt euch dadurch einen Zeugen, der euch vom Galgen erretten kann.« Ich schwieg, denn ich war völlig außer Atem, und zu meiner Verwunderung rührte kein einziger von den Piraten sich, sondern alle saßen da und starrten mich an wie ebenso viele Schafe.